of Copacabana. Gib mir erstmal nen Loco Havana. Chill am Fluss meiner Stadt wie ein Nilpferd. Stell die Bosse dich aufbringen wie bisher. Jetzt heißt es relaxen in der Sonne, nicht verstressen. Es ist Party geil, Hitze frei, wir sind dabei im Seaside Style. Wir haben Urlaub, komm, wir chillen, Sonnenbrillen an jedem Strand dann oben ohne Grillen. Oh, dreh den Sound auf, ich hab Lust, mich frei zu fühlen, keine Frust, denn ich muss heute tanzen, einen trinken. Hübsche Ladies hinterm Winkel, komm, wir singen. Das wird unvergesslich wie ein Elefant Gedächtnis. Wir sind alle übermächtig, aber feiern heftig. An der Copacabana gib ich mir meine Loco, ne Loco Havana. An der Copacabana machen Party und Hitze so wie die Sahara. Stadt wie ein Nilpferd. Stell die Bosse dich auf, bring die Beats her. Seaside, Clubber, Size und Bounce. So wie wir, aha. Seaside, Clubber, Size und Rock. Mit den Beats auf. Was geht, das geht. Die Hände gehen nach oben. Alter, was geht, das geht. Party oben ohne. Ha ha ha.